Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Der Deutsche Bauernverband war einer der einflussreichsten Lobbyverbände dieser Republik. Konservativ und eng verknüpft mit der Agrar- und Lebensmittelindustrie. Milchbauern und Biolandwirte fühlten sich da nie so richtig zu Hause. Inzwischen haben sich auch Teile der Schweinemester selbstständig gemacht, weil sie ihre Interessen schlecht vertreten sehen. Bauernstimmen. Wer vertritt die deutsche Landwirtschaft? Ein Feature von Ernst Ludwig von Aster. Berlin, Regierungsviertel. Morgens kurz vor 8 Uhr. Einige Bundestagsabgeordnete steuern auf das Hopfingerbräu zu, ein bayerisches Brauhaus gleich hinter dem Reichstag. Der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, kurz BDM, hat zum Parlamentarierfrühstück geladen. Hans Foldenauer wartet am Eingang zum Hinterzimmer. Ein großer, sportlicher, braungebrannter Mann, 60 Jahre, Anzug, leicht angegrauter Schnauzer. Im Ohr einen kleinen silbernen Ring. Passionierter Milchbauer aus dem Allgäu, der ohne Stallgeruch nicht auskommt. Wir haben den Hof 1981 übernommen von meinen Eltern, damals mit 25 Kühen, haben den dann Schritt für Schritt weiterentwickelt. Zwischenzeitlich sind meine Kinder schon voll eingestiegen. Wenn er könnte, wie er wollte, wäre er jetzt im Stall, im Allgäu. Stattdessen steht er hinter dem Reichstag. Neben sich eine schwarz-rot-goldene Miniaturkuh. Darauf steht die faire Milch. Seit Jahren kämpfen Foldenauer und seine Kollegen um Milchpreise, die auch kleinen Bauern das Überleben sichern. Denn Tag für Tag geben 15 Hofbesitzer in Deutschland auf. Darunter viele Milchbauern. Foldenauer begrüßt den agrarpolitischen Sprecher der FDP, zwei Landwirte von der CDU, eine Tierärztin der Linken, einen Vertreter der SPD, einen Landwirt der Grünen. Es ist kurz nach 8. Foldenauer scannt kurz die drei Tischreihen, entscheidet sich, noch 5 Minuten zu warten. Nach wie vor ist ja Teil der Agrarschiene in den Parlamenten schon in Hand des Bauernverbandes. Da wird natürlich schon geschaut, wo geht der hin oder wo nicht. Und wenn der zum BDM geht, dann kann es sein, dass er so einen kleinen Hinweis bekommt, naja, da müssen wir nicht gerade hingehen. Der Deutsche Bauernverband mit seinen knapp 300.000 Mitgliedern ist der Goliath der deutschen Agrarszene. Foldenauer kennt seine Strukturen gut. Er war selbst einmal Mitglied. Unser Ziel war, eine eigenständige Milchschiene im Bauernverband fahren zu dürfen. Das war ein No-Go. Und dann hat sich das Ganze einfach aufgeschaukelt. Irgendwann sind wir zur Überzeugung gekommen, im Bauernverband erreichen wir zumindest im Moment wenig bis gar nicht. Zu wenig Engagement für kleinbäuerliche Betriebe. Zu viel Unterstützung für Großagrarier. Zu viel Einfluss von Molkereien, Lebensmittel- und Chemieindustrie. Darum verließ Foldenauer mit anderen Landwirten den Bauernverband und gründete eine eigene Interessenvertretung. 20 Jahre ist das her. Nun, man hat mich persönlich auch mal den Revoluzer aus dem Allgäu genannt. Warum? Nicht, weil wir irgendwas angestellt hätten, sondern weil wir sehr deutliche Worte gesprochen haben, kein Blatt vor den Mund genommen haben, auch einstecken mussten. Also ich selber war auch tangiert von Morddrohungen und wir zünden dir den Hof an. Es waren sehr intensive Zeiten. Heute vertritt der BDM 15.000 bäuerliche Milchviehbetriebe. Foldenauer blickt noch einmal auf die Uhr und greift dann zum Mikrofon. Wir haben in den letzten Monaten einen deutlichen Rückgang von in der Spitze 43 Cent, jetzt Richtung Dreier. Der Dreier ist also vorne, die 30 steht in den meisten Fällen noch. Sinkende Preise, die Pleite eines der größten unabhängigen Milchhändler, mehr als 400.000 Tonnen Magermilchpulver in EU-Lagern. Seit dem Auslaufen der Quotenregelung im April 2015 bilden sich die Preise im globalen Milchmonopoly. Rund 40 Cent kostet den Landwirt im Schnitt die Produktion von einem Liter Milch, rechnet Foldenauer vor. Zurzeit ist die Milchwirtschaft wieder mal ein Minusgeschäft. Die Milchmenge beobachten, bei Bedarf sie durch Ausgleichszahlungen begrenzen und notfalls die Produktion zurückfahren. Das sind die Forderungen des BDM. Jeder vernünftige Mensch, jede vernünftige Bäuerin, Bauern weiß, es müssen Veränderungen her. Diese Strategie in der Agrarpolitik, ausgegeben Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wir wollen weltweit Märkte erobern, die ist ja im Grunde gescheitert. Landwirtschaft verändert sich, sie wird stärker marktorientiert. Sie ist eigentlich auch der erste Wirtschaftszweig in Deutschland, der so etwas wie einen Globalisierungsschock erlebt. Die Bauern und der Weltmarkt. Für Frank Ükötter ist das Geschichte, Landwirtschaftsgeschichte. Die Wahrheit liegt auf dem Feld, heißt das Buch des Umwelthistorikers, in dem er 200 Jahre bäuerliche Wissens- und Wirtschaftsentwicklung beschreibt. Ende des 19. Jahrhunderts begann der Wandel auf dem Land mit einem Globalisierungsschock. Als die Getreidepreise weltweit einbrechen in den 1870er Jahren, ist es tatsächlich die erste globalisierte Krise eines Wirtschaftszweiges, ist die Landwirtschaft des Kaiserreichs. Prompt werden Forderungen nach Einfuhrzöllen laut. Zum Schutz der heimischen Produktion. Abschottung nach außen, Zusammenrücken im Innern. Das ist die Krisenbewältigungsstrategie, deren Folgen heute noch zu spüren sind. Also im späten 19. Jahrhundert passiert das was ausgesprochen Spannendes, nämlich die Erfindung des Landwirtes als der Vorstellung einer Gemeinschaft von allen Leuten, die Agrarproduzenten sind. Historisch ist eigentlich das Bewusstsein sehr stark, wie unterschiedlich Agrarproduzenten sind und insbesondere, wie groß der Gegensatz ist zwischen den Gutsbesitzern auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Bauern. Das alles tritt in den Hintergrund und sozusagen die Erfindung, dass alle Landwirte irgendwie in einem Boot sitzen, ist eine Erfindung des späten 19. Jahrhunderts. Im kleinen brandenburgischen Krampnitz, nahe bei Potsdam, sitzt Ernst Ruden vor seinem Bauernhof und einem Pavillondach, genießt den Schatten. Sohn und Enkel sind auf den Feldern, Heu machen. Das Thermometer zeigt 27 Grad, viel zu warm, schimpft der alte Landwirt. So heiß war es früher selten, als er noch Kind war und bei der Ernte helfen musste. Wir haben morgens hier Frühstück, haben alles besprochen. Dann sind wir mit meinen Eltern, mit Pferde waren, aufs Feld gefahren. Die haben Kartoffeln gebuddelt, ich musste flügen. 22 Kilometer, manchen Tag mit dem Pflug gelaufen. Nicht immer hoch und runter und hoch und runter. Heute fahren sie mit dem Trecker, gucken aus Fenster. Da hat sich die Landwirtschaft gewandelt. Und die wird sich auch in den nächsten 50 Jahren noch mal umstellen. Müssen. Ruden nickt und denkt zurück. Erst Pflug und Pferd, dann Weltkrieg, Sozialismus, Kollektivierung, schließlich Neustart im vereinten Deutschland mit gerade mal 9 Hektar Land. Sag zu meinem Sohn, brauchst keine Angst haben, du hast denn keinen Chef, bist selber Chef, brauchst du von keinem dumm kommen lassen. Ich sag, probieren wir. Und heute haben wir 230 Hektar, nicht, haben 30 Mutterkühe hier. Die Schwiegertochter hat jetzt 10 Alpaka. Der 80-Jährige lehnt sich zurück, blickt über den Hof, nickt zufrieden. Alles läuft nach Plan. Generation für Generation auf dem Hof ruhen. Drumherum aber läuft es anders, ganz anders. Investoren drängen aufs Land, um für ihre Kunden Rendite zu erwirtschaften. Die Pachtpreise klettern in unbezahlbare Höhen. Also die Kapitalgesellschaften, die machen schon Sorgen, nicht? Weil die Kapitalgesellschaften haben ja den ganzen Bodenmarkt durcheinander gebracht. Nicht indem sie große Rendite versprochen haben. Das hat eigentlich alles mit bodenständiger Landwirtschaft gar nichts zu tun. Nicht? Das Land gehört den Bauern. Berlin-Mitte. Haus der Land- und Ernährungswirtschaft. Im Eingangsbereich grüßen 2 lebensgroße Plastikkühe. Eine davon in Überraschungseifarben, rot-weiß-blau. Rinderschokolade steht auf dem Kuhkörper und Rinderüberraschung. Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft, eine künstlerische Symbiose, die im Gebäude politisch ihre Fortsetzung findet. Die Bundesvereinigung der deutschen Lebensmittelindustrie arbeitet hier, der Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde und der Deutsche Bauernverband mit Präsident Joachim Ruckwied an der Spitze. Ja, wir sind nicht nur politisch aktiv, sondern auch Dienstleister für unsere Bauernfamilien bei sozialen Fragen, die Rente betreffend, Hofübergaben, in der Steuerberatung bis hin zur Versicherungsberatung. Wir sind der Allrounder für unsere Mitglieder. 18 Landesverbände, 300.000 Mitglieder. Das schaffen in Deutschland sonst nur Sportverbände. Beim Bauernverband aber gibt es dazu noch assoziierte Mitglieder, die Raiffeisenbanken etwa und Versicherungen. Am Ende, wenn es um die große Politik geht, in Deutschland, aber auch in Brüssel, sage ich ganz selbstbewusst, ist der Deutsche Bauernverband das politische Sprachrohr der deutschen Landwirtschaft. Und das wollen wir auch bleiben. Und da hat Joachim Ruckwied viel zu tun. Mitte Juni forderten die Verbraucherminister der Länder die Bundesregierung auf, in Zukunft den Gehalt von Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln deutlich auf der Verpackung zu kennzeichnen. Kurz darauf ging der Bauernpräsident in die Gegenoffensive. Eine Lebensmittelampel, so Joachim Ruckwied, würde eher zu einer Fehlernährung führen. Der richtige Weg sei die frühzeitige Vermittlung von Ernährungswissen. Wieder einmal übte der Bauernverband so den Schulterschluss mit der Lebensmittelindustrie. Doch auch auf dem Feld der Landwirtschaft hatte Joachim Ruckwied in der ersten Jahreshälfte 2018 viel zu tun. Die Branche ist unter Druck wie schon lange nicht mehr. Ob Insektensterben, Grundwasserverunreinigung oder Glyphosatgefahren. Joachim Ruckwied hält unermüdlich dagegen. Ich sage ganz selbstbewusst, die deutsche Landwirtschaft wirtschaftet nachhaltig. Wir halten höchste Standards ein. Dazu stehen wir. Das ist auch unsere Überzeugung. Doch diese Überzeugung teilen immer weniger. Die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, las den Landwirten in Sachen Pestizideinsatz die Leviten. Wichtige Ökosystemfunktionen und Lebensgrundlagen, heißt es in einem Bericht, seien ernsthaft in Gefahr. Der wissenschaftliche Beirat des Landwirtschaftsministeriums plädierte für eine Abkehr von den Flächenprämien und fordert eine komplette Neuausrichtung der Agrarförderung. Brüssel verbot die Neonicotinoide, drei weit verbreitete Spritzmittel, die im Verdacht stehen, die Bienenpopulation zu reduzieren. Und auch die Regierungskoalition zeigte Handlungsbereitschaft. Wir lesen Koalitionspapiere aufmerksam und da stand drin und steht drin, dass man eine Ackerbaustrategie auf den Weg bringen will. Und wer ist denn da geeigneter hierfür als die Landwirtschaft, als diese große Gruppe? Wir selbst mit der praktischen Erfahrung untermauert. Und darum hat nun der Bauernverband eine eigene Zukunftsstrategie Ackerbau vorgelegt. Mehr Biodiversität, weniger Pestizide, Humusgehalt erhöhen. Alles in allem 8 Punkte, 18 Maßnahmen, was auf dem Acker in Zukunft alles besser laufen soll als in der Vergangenheit. Obwohl dort ja vermeintlich alles in Ordnung war. Ein kommunikativer Spagat zwischen Bauern und Restbevölkerung. Die Spannung spüre ich natürlich auch. Gerade deshalb, weil wir Landwirte viel machen im Hinblick auf die Biodiversität. Wir haben Fruchtfolgen in Deutschland. Und da krummelt es beim einen oder anderen schon, wenn dann der Vorwurf kommt, ihr macht zu wenig. Derweil wird in Brüssel seit 1. Juni über die Neuverteilung der Agrarmittel gerungen. Es laufen die Verhandlungen zur nächsten Förderperiode der gemeinsamen Agrarpolitik. Dass ab 2020 gekürzt und umgeschichtet wird, steht dabei außer Frage. Wohin allerdings, wie viel Geld fließt, darüber wird in den nächsten Monaten erbittert gerungen werden. Agrarkommissar Phil Hogan aber hat schon einmal die Linie vorgegeben. Und deshalb macht es mir schon Sorge, wenn Kürzungen angedacht sind. Ja, der jüngste Vorschlag von Hogan, der entspricht nicht unbedingt unseren Erwartungen. Wir sehen das Risiko einer Renationalisierung. Wichtig ist nach wie vor, dass sich Herr Hogan für den Erhalt des Zwei-Säulen-Systems ausspricht. Mit einer ersten Säule, die auch Direktzahlungscharakter hat. Er will aber die erste Säule im Hinblick auf die Bedingungen, also auch Umweltvorgaben etc., will er die Entscheidungsfreiheit den Mitgliedstaaten übergeben. Eine Bundesregierung, die einen größeren Verteilungsspielraum bei den Brüsseler Agrarmilliarden bekommt und diesen auch nutzt. die einen Teil der Flächenprämien umlenkt, um eine naturnähere Landwirtschaft zu unterstützen. Je weniger gesellschaftliche Folgekosten verursacht werden, desto höher könnten die Zahlungen ausfallen. Jeder Landwirt kann dann kalkulieren, ob sich mehr Engagement für Umwelt, Klima und Tierschutz rechnet. Doch eine derartige Umverteilung der Agrarmilliarden würde bei seinen Mitgliedern zusätzlich für Unruhe sorgen, befürchtet der Bauernpräsident. Denn schon jetzt wird beim Bauernverband hinter den Kulissen oft um eine gemeinsame Linie gerungen. Die Landwirtschaft ist heterogener geworden, wie sie noch vor 20, 30 Jahren war. Sprich, die Interessen driften ein Stück weit auseinander. Also heutige Bauern sind ja in aller Regel Spezialproduzenten von wirklich nur einem Agrarprodukt. Das, was bis in die 50er, 60er Jahre in den Landwirtschaftsschulen gelehrt wird, ist eigentlich das genaue Gegenteil. Man sollte eigentlich mehrere Betriebszweige haben, die sich gegenseitig stützen, die auch so ein bisschen Krisensicherheit produzieren. Also just jene Landwirte, die in den 50er, 60er Jahren ihre Betriebe vereinfachen und immer größer werden, haben in der Landwirtschaftsschule genau das Gegenteil gelernt, nämlich dass sie eigentlich vielfältig aufgestellt sein sollten. Für den Historiker Frank Ükötter ist das eine Schlüsselphase in der Landwirtschaftsentwicklung. Erfahrung und Erlerntes treten in den Hintergrund, Berater kommen auf die Höfe, werben für neue Maschinen, neues Saatgut, neue Spritz- und Düngemittel. Berater, Banken, sie alle reden mit in der neuen Agrarzeit. Wer einsteigt, nimmt Kredite auf, spezialisiert sich und wird zum Lieferanten für den Massenmarkt, zur Freude der Verbraucher. Wir haben sozusagen als eine der bundesdeutschen Mythen das Wirtschaftswunder. Die wenigsten Menschen wissen, dass ein ganz wesentlicher Beitrag zum Wirtschaftswunder im relativen Verfall der Lebensmittelpreise bestand. Dass einfach die Agrarproduktion immer effizienter wurde, mit dem Effekt eben, dass die Menschen einfach mehr Geld hatten für andere Dinge. Der Landwirt als Wirtschaftsmotor für eine schöne, bunte Konsumwelt. Der Verbraucher hat die Wahl. Ganz anders als viele Landwirte. Die bekommen zwar eine Grundsicherung aus Brüssel, müssen den Rest aber am Markt erwirtschaften. Und da ist sozusagen ein Drang hin zur Monokultur, ein Drang zu den großen Einheiten. Und das hat wirklich so eine wirklich unheimliche Unerbittlichkeit, dass man da als Landwirt einfach mitmachen muss und einfach ja dann immer wieder expandieren muss, obwohl man es eigentlich gar nicht so richtig will und eigentlich mit einer Nummer kleiner viel glücklicher wäre. Also die Geschichte der Bauern im 20. Jahrhundert ist wirklich auch eine Geschichte von den Getriebenen. Berlin. In seinem Büro im Deutschen Bundestag nimmt Friedrich Ostendorf noch einen Bissen vom Bienenstich, dann schiebt er den Teller auf dem Schreibtisch zur Seite. Als ich vor 50 Jahren in der Landwirtschaft anfing, waren es 1,3 Millionen Betriebe, heute sind es 275.000. Also 20% sind übrig geblieben, alle anderen sind ausgeschieden und wir haben einen Biolandbetrieb, den wir 1983 umgestellt haben nach den Richtlinien vom Bioland. Wir haben Kühe, wir haben Masttiere, Rinder, wir haben Schweine, wir haben Hühner. Bullerbü-Bauernhof, lästern da manchmal die Kollegen aus den anderen Parteien. Der 65-jährige grüne Politiker nimmt es mit Humor. Ostendorf gehört zu den Mitbegründern der Arbeitsgemeinschaft Bäuerlicher Landwirtschaft, kurz ABL. In den 80er Jahren schlossen sich dort junge Landwirte zusammen, um vor allem für eine bäuerliche, familienorientierte Landwirtschaft zu werben. Wir wurden ja nicht zum Bauernverband. Das war ja die Begründung, dass wir uns dann die Renitenten zusammengetan haben. Weil der Bauernverband uns schon in Landjugendzeiten bekämpft hat, haben wir die ABL gegründet, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Und wir befinden uns eigentlich alle, die aus dieser Generation kommen, am Rand. Und das nicht nur auf dem Land, sondern auch im Parlament. 13 Landwirte sitzen im Deutschen Bundestag. Die Struktur ist ja so, dass wenn ich die Kolleginnen und Kollegen im Agrarausschuss betrachte, bin ich der Einzige aus der Landwirtschaft, der in der letzten Legislatur nicht aus der CDU-CSU-Reihe kam. Alle anderen in der CDU-CSU-Reihe waren überwiegend Agrarier, überwiegend ja auch entweder direkt Funktionäre, aber eben sehr stark dem Bauernverband verpflichtet. Mehrere Kreisvorsitzende, ein Landesbauernpräsident. Die Vernetzung der Agrarindustrie und Agrarpolitik in Deutschland, heißt eine Studie, die Ostendorfs Fraktion vor 5 Jahren veröffentlichte. Auf 300 Seiten seziert sie das Beziehungsgeflecht des Deutschen Bauernverbandes. Selbst in der grafischen Darstellung fällt es dem Agrarpolitiker schwer, den Überblick zu behalten. Wir haben uns bemüht, das mal auf die Tafel zu bringen, letztlich mit Kreuzungspunkten anzulegen. Und da sieht man ein unendliches Knotengewirr. Aber so ist es ja auch. Es ist ja ein Netz von verschiedensten Positionen, die da bekleidet werden. Aber man findet in der Mitte also Namen, die sehr bekannt sind. Banken, Genossenschaften, Lebensmittelhersteller, sie alle sind mit dem Deutschen Bauernverband verknüpft. Mal über gemeinsame Beteiligungen, mal über Persönlichkeiten. Ein personelles Geflecht zwischen Agrobusiness und Bauernverband, das so dicht ist, dass es nahezu unauflösbar scheint. Nicht zuletzt deshalb setzt Ostendorf zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft vor allem auf außerparlamentarische Unterstützung. Wir haben versucht, uns immer sehr stark als ABL mit gesellschaftlichen Gruppen zusammenzutun. Die ABL ist keine große, kampfstarke, menschenstarke Organisation, aber sie ist stark im Bündnis mit Umweltgruppen, mit Naturschutzgruppen, mit Tierschutzgruppen, mit gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Gruppen. Dort hat die ABL ihre Bedeutung. Mit Wählerstimmen aus der Stadt zum Wandel auf dem Land. Das ist eine Strategie, die bisher einmal zum Erfolg führte. Wir haben natürlich das große Ziel biologischen Landbau, 20%, hat Renate Künast ausgerufen. Davon sind wir noch relativ weit entfernt, aber der biologische Landbau befindet sich mit der Einführung des gesetzlich geregelten Biostandards, das hat Renate Künast gemacht, befindet er sich auf einem permanenten Siegeszug. Der Absatz von Bioprodukten steigt in Deutschland beständig, wenn auch von einem niedrigen Niveau aus. Einzelhandel und Discounter haben sie im Angebot. Die heimische Produktion kann die Nachfrage bei weitem nicht decken. Der Grundstein aber ist gelegt. Daran erinnert sich Friedrich Ostendorf immer wieder, wenn ihn die aktuelle Agrarpolitik frustriert. Man verzweifelt oft, aber ich gebe es ja nie auf. Wir sind ein Schweinemastbetrieb, Ackerbau mit Schweinemastbetrieb und sind vor 12 Jahren auch in die neue Technologie der Energieerzeugung über Biogas eingestiegen. Massentierhaltung und Biogasproduktion im Familienbetrieb Röhring. Das ist für Johannes Röhring ein Beispiel für die moderne Landwirtschaft. Während sein Sohn im Münsterland die Geschäfte führt, kümmert sich Vater Röhring in Berlin um die Politik. Als CDU-Abgeordneter. Und Obmann im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Wenn man politisch erfolgreich sein will, muss man Netzwerke haben und auch viele Unterstützer haben. Und das ist nun mal auch hier in Berlin wichtig. Wenn man seine Stimme erhebt, muss jeder wissen, wer erhebt dort seine Stimme und wer steht hinter ihm. Und hinter Johannes Röhring stehen viele. Er sitzt im Beirat der Agravis Raiffeisen AG, ist im Aufsichtsrat des Deutschen Bauernverlags, ebenso beim LVM Pensionsfonds. Dann ist er noch Vorsitzender des Bundesmarktverbandes für Vieh und Fleisch und Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes. Seine Nebeneinkünfte gibt er mit rund 2 Millionen Euro an. Man sagt ja heute Lobbyisten zu uns. Für mich ist das kein Schimpfwort. Eine Berufsgruppe vertreten zu dürfen ist gut und man muss ja im Deutschen Bundestag oder auch hier im Berliner Umfeld feststellen, dass die Interessen durchaus austariert sind. Eine machtvolle Stimme für die Landwirtschaft, so sieht Röhring sich. Privilegien verteidigen, für die Zukunft Nachteile verhindern. Das ist Teil seines politischen Tagesgeschäfts. Bei all unserem Tun müssen wir einfach wissen, Landwirtschaft ist Teil der Wirtschaft, ein ganz wichtiger Teil. Und wir dürfen natürlich auch das, was um uns herum passiert, nicht ausblenden. Das heißt für mich die sogenannte Globalisierung, also Grenzöffnung. Die Märkte sind nicht mehr lokal, sie sind global geworden, vor allen Dingen was die Preisfindung anbelangt. Wer da konkurrenzfähig bleiben will, muss laufend noch effizienter, sprich kostengünstiger produzieren, Wettbewerbsvorteile entdecken und ausschöpfen und weiter wachsen. Das ist Röhrings landwirtschaftliche Logik. Lange Zeit spielten dabei die gesellschaftlichen Folgekosten keine Rolle. Kritik von Natur- und Tierschutzverbänden wurde schlicht nicht ernst genommen. Die Zeiten sind endgültig vorbei. Also wir haben durchaus bei dieser schnellen Entwicklung, die durch den technischen Fortschritt natürlich massiv befördert wurde, auch große Fehler gemacht. Und deswegen müssen wir zum einen durchaus sagen, ja, Landwirtschaft ist modern, nutzt die Fortschritte der Technik, aber sie ist auch nicht immer so soft wie dargestellt, sondern wir beschädigen auch Natur und Landschaft. Ein Eingeständnis, das der Deutsche Bauernverband lange vermieden hat. Hinter dem säuberlich gepflegten Agraridyll verbirgt sich eine industrialisierte Landwirtschaft mit Folgen, die nicht mehr zu übersehen sind. Was wir versprechen müssen, meiner Einschätzung nach, ist, dass wir diese Beeinträchtigungen der Natur, dort wo sie stattfinden, möglichst klein machen und dort, wo wir sie vermeiden und verhindern können, dass wir sie abstellen. Da haben wir in der Vergangenheit nicht genug gemacht und wir haben auch nicht genug darüber geredet. Abstreiten, abwiegeln, anzweifeln. Das war jahrelang die Strategie der Verbandsfunktionäre. Ein Fehler mit Folgen. Für die Landwirte. Dabei geht es nicht nur um verspielte Glaubwürdigkeit, sondern um die Akzeptanz eines ganzen Berufsstandes. Die Kluft zwischen den Landwirten und dem Rest der Gesellschaft ist eine, die sich seit dem 19. Jahrhundert entwickelt und die nicht einfach überwunden werden kann. Was heute sozusagen die Besonderheit ausmacht, ist, dass die Agrarproduzenten einfach so winzig klein geworden sind, dass man über sie problemlos Witze machen kann, ohne dass man sozusagen ein schlechtes Gewissen haben kann. Die Bauern sind sozusagen in unserer Gesellschaft eine der letzten Gruppen, die man sozusagen gefahrlos diskriminieren kann. Da können Sie bei jeder Sendung von Bauer sucht Frau Belegmaterial für finden. Der Bauer als Witzfigur in einer Heiratsshow. Das ist ein Zeichen für den Bedeutungsverlust eines ganzen Berufsstandes. Bei 0,7% liegt der Anteil der Landwirtschaft am deutschen Bruttoinlandsprodukt. Der Landwirt wird immer mehr zur Randfigur in der Gesellschaft. Ungesehen und unverstanden. Das tut weh, sagt der alte Landwirt Ruden. Ja, das ist im Bauernverband ja auch das Problem, die Ausstrahlung auch vom Bauernhof in der Öffentlichkeit. Aber wer macht das heute? Wer von den Bauern, wer stellt sich dieser Diskussion? Bei den Versammlungen beim Bauernverband heißt immer, naja, vielleicht hast du noch was zu sagen. Schieben sie mir so immer ein bisschen mit vor das Loch, ja. Und darum lädt Ruden regelmäßig auf seinen Hof ein. Wer will, kann gucken kommen. Sogar Renate Künast war schon da, vor 20 Jahren, zu Rudens 60. Geburtstag. Nachdem sie auf dem Bauerntag in Münster von 5000 Landwirten ausgepfiffen worden war. Der alte Bauer nimmt noch einen Schluck Wasser, blickt über den Hof, lächelt. Neulich erst hat ihm sein 9-jähriger Enkel gesagt, er will Bauer werden. 125 Jahre haben wir jetzt Ernst Ruden geschafft. Und wenn jetzt mein Urenkel, ist voriges Jahr geboren, 70 wird, dann sind es schon 200 Jahre Landwirtschaft Ernst Ruden. Ja? Das soll man ihnen nachmachen. Ist man auch ein Bauer, Bauer, Bauer, Bauer? Ist man doch in mancher Stadt der Schlauer, Schlauer. Und vielen Dank, auch Einstimmung, wir danken auch. Im Brauhaus hinterm Reichstag verabschieden sich die Abgeordneten. Der Agrarausschuss wartet. Hans Foldenauer schüttelt Hände. Ein CDU-Abgeordneter will wissen, ob sich BDM, der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter, und Bauernverband nicht endlich mal zusammenraufen könnten, zum Wohl der Milchviehhalter. Das haben sie aber nicht mitgeschnitten, fragt er nervös den Radiojournalisten. Sicher ist sicher. Es müssen nicht alle weglaufen, das habe ich vergessen. Wir müssen jetzt Hans Foldenauer holt sich eine Tasse Kaffee und ein Brötchen, macht es sich in einer ruhigen Ecke bequem. Vor ihm liegt ein Strategiepapier, unterzeichnet von Umweltverbänden, dem BDM, der ABL, auch Brot für die Welt und Miserior sind dabei. Sie fordern eine Agrarwende. In Berlin und Brüssel. Mehr Tierwohl, mehr umweltverträgliche Landwirtschaft, mehr Unterstützung für kleinbäuerliche Betriebe. Die Seite der Ernährungsindustrie wird sich damit Hand und Fuß wehren und vor allem mit viel Geld. Also Lobbyarbeit kostet Geld, da sind sie gut aufgestellt. Man wird versuchen, die Veränderungen so marginal wie möglich zu halten. Also ich sehe die Chance zu Veränderungen, aber es wird keinen Systemwechsel geben. Da bräuchte es eine Revolution Und bei Revolutionen ist so eines immer wieder feststellbar, die Revolutionäre sind am Ende erschossen. Und das wollen wir ja nicht, sondern wir machen weiter. Bauernstimmen, wer vertritt die deutsche Landwirtschaft? Ein Feature von Ernst Ludwig von Aster. Es sprach Ilka Teichmüller, Technik Christiane Neumann, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Konstanze Lehmann.